Zum Markttagsdem Gründungstag der DEVJK richteten der Präsident der Vereinigten Republik Tansania, der Präsident des Staates Palästina, der Vorsitzende des ZK der KP der Russischen Föderation und der erste Sekretär des ZK der KP der Ukraine Glückwunschtelegramme an Marschall Kim Jong-un. Sie wünschten dem Marschall Kim Jong-un und dem heroischen Volk der DEVJK auf dem Weg zur Entwicklung des Sozialismus Frieden, Wohlergehen und Gedeihen. Sie bezeigten dann Kim Jong-un Hochachtung.